Meine Damen und Herren, in den frühen 20er Jahren plante eine Anzahl von Leuten, die mit Philosophie, Soziologie und auch der Theologie sich beschäftigten, eine Zusammenkunft. Die meisten von ihnen hatten von einem zum anderen Bekenntnis hinübergewechselt. Gemeinsam war ihnen der Nachdruck auf neu erworbene Religion, nicht diese selbst. Sie alle waren unzufrieden mit dem damals an Universitäten noch dominierenden Idealismus. Philosophie bewog sie dazu, aus Freiheit und Autonomie positive Theologie, wie es schon bei Kierkegaard heißt, zu wählen. Weniger indessen ging es ihnen um das bestimmte Dogma, den Wahrheitsgehalt von Offenbarung, als eingestanden oder nicht, um die heilsame Wirkung, die Beschwichtigung geistiger, auch realer Nöte, die sie von ihrem Entschluss sich erhofften. Ein Freund von mir, den die Sphäre damals anzog, wurde zu seinem leisen Verdruss nicht eingeladen. Er sei, so bedeutete man ihm, nicht eigentlich genug. Zwar schrieb er, beeindruckt von der abschließenden unwissenschaftlichen Nachschrift Kierkegaards an einer Existenzialphilosophie theologischen Horizontes, blieb jedoch eingedenk der Grenze zwischen einer solchen und Religion. Er zögerte vorm Sprung, argwöhnte, Religion, die aus autonomem Denken beschworen wird, unterstelle diesem sich dadurch und negiere sich als das Absolute, das Religion doch dem eigenen Begriff nach sein muss. Seine Haltung nannte er eine des Wartens. Das genügte, in jenem Kreis ihn zu disqualifizieren. Herein spielte Abneigung gegen kritische Intelligenz, gegen ein Moment des Unangepassten, in soziale Rollen nicht prompt sich Einfügenden. Die Tagung war vermutlich eine festlich gestimmte. Darin gleichen bis heute die Feste den mythischen, dass sie nur dann den Anwesenden die rechte Freude bereiten, wenn jemand ausgeschlossen wird. Böse Fee oder schwarzer Mann. Die Vereinigten waren anti-intellektuelle Intellektuelle. Sie bestätigten sich ihr höheres Einverständnis dadurch, dass sie einen, der nicht derart positiv sich bekannte, wie sie es sich gegenseitig bezeugten, als negativ aussperrten. Was sie geistig verfochten, buchten sie als ihr Ethos, wie wenn in den Evangelien nichts gegen die Pharisäer stünde. Noch 40 Jahre später verließ ein pensionierter Bischof die Tagung einer evangelischen Akademie, weil ein geladener Referent, nämlich ich, die Möglichkeit sakraler Musik heute bezweifelte. Auch er fühlte davon sich dispensiert oder war davor gewarnt, mit solchen sich einzulassen, die sich nicht zedieren, als wäre das subjektive Verfehlung und könne nicht etwa einen objektiven Grund haben. Menschen seines Typus vereinigen die Neigung, sich nach Borchardts Wort ins Rechte zu setzen, mit der Angst, ihre Reflexion der Reflexion auszusetzen, als glaubten sie sich selber nicht ganz. Sie wittern heute wie damals die Gefahr, das, was sie das Konkrete nennen, an jene berüchtigte Abstraktion wiederum zu verlieren, die aus dem Medium des Gedankens, den Begriffen, doch nicht ausgemerzt werden kann. Konkretion dünkt ihnen durchs Opfer verheißen, zunächst einmal durchs Intellektuelle. Ketzer tauften damals den Kreis die Eigentlichen. Sein und Zeit war längst noch nicht erschienen. Wie Heidegger in dem Werk Eigentlichkeit schlechthin existenzial-ontologisch als philosophische Kategorie einführte, so hat er energisch in Philosophie gegossen, wofür die Eigentlichen minder theoretisch eifern und dadurch alle gewonnen, die auf jene vag ansprachen. Entbehrlich wurden durch ihn konfessionelle Zumutungen. Heideggers Buch erlangte seinen Nimbus, weil es phänomenologisch artikulierte und als gediegen verpflichtende Gedanken vor Augen stellte, wohin es den dunklen Drang der deutschen Intelligenzia vor 1933 trieb. Gleichwohl halt bei ihm und allen, die seiner Sprache folgten, abgeschwächt der theologische Klang bis heute nach. Denn in die Sprache sind die theologischen Velleitäten jener Jahre eingesickert, weit über den Umkreis derer hinaus, die damals sich als Elite aufwarfen. Nachgerade gilt das Geweihte der Sprache von Eigentlichen eher dem Kultus der Eigentlichkeit als dem Christlichen, auch wo sie aus temporärem Mangel an anderer verfügbarer Autorität diesem sich angleichen. Vor allem besonderen Inhalt modelt ihre Sprache den Gedanken so, dass er einem autoritären Potenzial sich anbequemt, selbst dort, wo er ihm zu widerstehen meint. Es ist das des Faschismus. Dieser war nicht bloß die Verschwörung, die er auch war, sondern Manifestation einer mächtigen gesellschaftlichen Entwicklungstendenz. Die Sprache gewährt ihr Unterschlupf. In ihr äußert das fortwesende Unheil sich so, als wäre es das Heil. In Deutschland wird ein Jargon der Eigentlichkeit gesprochen, mehr noch geschrieben. Kennmarke vergesellschafteter Erwähltheit, edel und anheimelnd in eins. Er erstreckt sich von Philosophie und Theologie über die Pädagogik, über Volkshochschulen und Jugendbünde bis zur gehoben offiziellen Redeweise von Deputierten aus Wirtschaft und Verwaltung. Während er überfließt von der Prätention tiefen menschlichen Erfahrenseins, ist er unterdessen so standardisiert wie die Welt, die er offiziell verneint. Teils infolge seiner massenweisen Rezeption, teils auch, weil er seinen Gehalt durch seine pure Beschaffenheit automatisch setzt und ihn dadurch absperrt von eben der Erfahrung, die ihn beseelen soll. Er verfügt über eine bescheidene Anzahl Wörter wie über Lichtsignale. Eigentlichkeit selbst ist dabei nicht das Vordringlichste. Eher beleuchtet es den Äther, in dem der Jargon gedeiht und die Idee, die latent ihn speist. Als Modell reichen fürs Erste existenziell, in der Entscheidung, Auftrag, Anruf, Begegnung, echtes Gespräch, Anliegen, Bindung aus. Der Liste ließen nicht wenige unterminologische Termini verwandten Tones sich hinzufügen. Einige, wie das im Grimmschen Wörterbuch nachgewiesene Anliegen, das noch Benjamin unschuldig benutzte, haben derart erst sich gefärbt, seitdem sie von jenem Spannungsfeld, auch dies Wort ist zuständig, absorbiert wurden. Kein Index verborum prohibitorum marktgängiger Edelsubstantive ist denn auch anzulegen, sondern ihrer Sprachfunktion im Jargon nachzugehen. Unabhängig vom Kontext wie vom begrifflichen Inhalt klingen sie, wie wenn sie ein Höheres sagten, als was sie bedeuten. Kaum zufällig hat Benjamin den Terminus Aura eingeführt, im gleichen Augenblick, da, was er darunter dachte, seiner eigenen Theorie zufolge zerging. Sakral ohne sakralen Gehalt sind die Stichworte des Jargons der Eigentlichkeit Verfallsprodukte der Aura. Diese paart sich mit einer Unverbindlichkeit, die sie inmitten der entzauberten Welt beliebig disponibel macht. Die Dauerinvektive, wieder die Verdinglichung, die der Jargon darstellt, ist verdinglicht. Er gehorcht Richard Wagners gegen schlechte Kunst gerichteter Definition des Effekts als Wirkung ohne Ursache. Wo der Heilige Geist ausging, redet man mit mechanischen Zungen. Das suggerierte und nicht vorhandene Geheimnis ist öffentlich. Wer es nicht hat, braucht nur zu reden, als ob er es hätte und als hätten die anderen es nicht. Die expressionistische Formel »Jeder Mensch ist auserwählt«, die in einem Drama des von den Nationalsozialisten ermordeten Paul Kornfeld steht, taugt nach Abzug des falschen Dostojewski zur ideologischen Selbsterhöhung eines von der gesellschaftlichen Entwicklung bedrohten und erniedrigten Kleinbürgertums. Daraus, dass es mit jener Entwicklung real so wenig wie geistig mitkam, leitet es seine Superiorität her. Bitter schade, dass Nietzsche nicht lange genug lebte, um vorm Jargon der Eigentlichkeit sich zu ekeln. Er ist im 20. Jahrhundert das deutsche Ressentiment-Phänomen par excellence. Unablässig blähen sich Ausdrücke und Situationen eines meist veralteten Alltags auf, als wären sie ermächtigt und verbürgt von einem Absoluten, das Ehrfurcht verschweigt. Prototyp ist der Auftrag. Wird etwa vom Bildungsauftrag des deutschen Volkes salbadert, so verwirrt sich das legislative Mandat der Demokratie, deren Bildungsanstalten so eingerichtet sein sollen, dass sie der Bevölkerung dienen, mit der Reminiszenz an den Propheten, der der göttlichen Stimme lauscht. Zwar scheut man sich, auf Offenbarung sich zu berufen, aber man veranstaltet autoritätssüchtig die Himmelfahrt des Wortes über den Bereich des Tatsächlichen, Bedingten und Anfechtbaren hinaus, indem man es auch im Druck ausspricht, als wäre der Segen von oben in ihm selber unmittelbar zu lesen. Zweideutigkeit ist das Medium einer Sprache, deren Lieblingsphilosophie die Zweideutigkeit in ihrem Lasterkatalog aufführt. Philosophische Allgemeinbegriffe und Ideen wiederum, wie die des Seins, werden vom Jargon so aufdringlich angestrahlt, dass ihr begriffliches Wesen, die Vermittlung durchs denkende Subjekt, unter dem Glanz verschwindet. Dann locken sie als ens concretissimum. Transzendenz und Konkretion schillern, der schon sinke ab, der da noch unterscheiden möchte. Aber das Unwahre lässt am Geschwollenen sich erkennen. Einer schrieb mir nach langer Trennung, er sei existenziell gesichert. Es bedurfte einiger Überlegung, um herauszufinden, dass für ihn finanziell hinlänglich gesorgt sei. Ein für internationale Diskussionen, wozu immer sie gut sein mögen, vorgesehenes Zentrum nennt sich Haus der Begegnungen. Das sichtbare Haus, festgemauert in der Erden, wird zur Weihestätte durch die Begegnungen, die dadurch Diskussionen überlegen sein sollen, dass sie zwischen existierenden, lebendigen Menschen sich ereignen, die schließlich doch auch ebenso gut zu diskutieren vermöchten. Solche Oszillation zeitigt permanentes Tremolo. Der Jargon ist die Wurlitzer-Orgel des Geistes. In ihm müsste jene auf Band eingesprochene und nach Bedarf einzusetzende Predigt aus Huxleys Brave New World abgefasst sein, die mit hoher sozialpsychologischer Wahrscheinlichkeit aufrührerische Massen, falls sie je noch einmal sich zusammenrotten sollten, durch präfabrizierte Ergriffenheit zur Raison bringt. Wie die Wurlitzer-Orgel das Vibrato, musikalisch einst Träger subjektiven Ausdrucks, für Reklamezwecke vermenschlicht, indem es mechanisch in den mechanisch hervorgebrachten Ton nachträglich eingelegt wird, So liefert der Jargon der Eigentlichkeit den Menschen Schnittmuster des Menschseins, das ihnen die unfreie Arbeit ausgetrieben hat, falls etwa Spuren davon einmal verwirklicht gewesen sein sollten. Heidegger hat die Eigentlichkeit wieder das Mann und das Gerede statuiert, ohne, wie manche Wendungen bezeugen, darüber sich zu täuschen, dass zwischen den beiden Typen des von ihm als Existenzialien abgehandelten kein Chorismus, kein vollkommener Sprung herrscht, ja, dass sie aus ihrer eigenen Dynamik ineinander übergehen. Versäumt hat er nur die Konsequenz, dass das von ihm Eigentlichkeit benannte, einmal Wort geworden, der gleichen Anonymität der Tauschgesellschaft zuwächst, gegen welche Sein und Zeit unsoziologisch aufbegehrte. Demzufolge wird der Jargon belohnt durch ein zwinkend wohliges Lächeln von Einverständnis, das in Heideggers Phänomenologie des Geredes recht wohl figurieren könnte. Es qualifiziert die Adepten nach ihrer Meinung ebenso als untrivial und höheren Sinnes, wie es den stets noch schwerenden Verdacht der Wurzellosigkeit beschwichtigt. In Berufsgruppen, die, wie das so heißt, geistige Arbeit verrichten, zugleich aber unselbstständig und abhängig sind oder wirtschaftlich schwach, ist der Jargon endemisch, Signatur nachlebenden Kunstgewerbes. Bei solchen Gruppen tritt zur allgemeingesellschaftlichen eine spezifische Funktion hinzu. Ihre Bildung und ihr Bewusstsein hinkt vielfach hinter jenem Geist her, mit dem sie nach gesellschaftlicher Arbeitsteilung befasst sind. Durch den Jargon möchten sie die Divergenz ausgleichen, ebenso als Teilhaber fortschreitender Kultur sich präsentieren, ihnen klingt noch der abgeschabte Jargon modern, wie als Individuen eigenen Wesens. Die Argloseren unter ihnen mögen unverdrossen das immer noch persönliche Note nennen. Die Stereotypen des Jargons sind zugleich Phantasmen subjektiver Bewegtheit. Sie scheinen zu garantieren, dass man nicht tue, was man doch tut, indem man sie in den Mund nimmt, mitblökt. Man habe es sich selber als unverwechselbar Freier errungen. Das formale Gehabe von Autonomie ersetzt deren Inhalt. Hochtrabend Bindung getauft, wird er heteronom entlehnt. Was in der Kulturindustrie die Pseudo-Individualisierung besorgt, das besorgt bei ihren Verächtern der Jargon. Er ist das deutsche Phänomen fortschreitender Halbbildung. Attraktiv für solche, die sich als geschichtlich verurteilt oder wenigstens absinkend empfinden, aber vor ihresgleichen und sich selber zur inwendigen Elite sich stilisieren. Untersprache als Obersprache. Implizit versichert wird Zuverlässigkeit fürs Allgemeine durch eine vom Allgemeinen gestempelte Besonderung. Der vorschriftsmäßig wählerische Klang scheint der von einem selber. Der wichtigste Vorteil ist der eines Leumundszeugnisses. Ganz gleich, was sie sagt, die Stimme, die so schwingt, unterzeichnet einen Sozialvertrag. Ehrfurcht vorm Seienden, das a priori mehr sei, als es ist, schlägt alles Unbotmäßige nieder. Der pure Ton trieft von Positivität, ohne je dazu sich herabzulassen, für gerade Bestehendes zu plädieren. Selbst dem längst ebenfalls sozialisierten Ideologieverdacht entschlüpft man. Glücklich gerettet ist die Zweiteilung zwischen Zersetzendem und Aufbauendem, mit welcher der Faschismus den kritischen Gedanken abwürgte. Zum Verdienst einer Sache wird es bereits überhaupt da zu sein, im Schutz der Äquivokation von positiv einerseits daseiend gegeben und andererseits bejahenswert. Positiv und negativ werden diesseits lebendiger Erfahrung vergegenständlicht, als wären sie ein an sich, nicht erst vom Gedanken als positiv oder negativ bestimmt und als wäre nicht die Bahn solcher Bestimmung die permanente Negation. In den höheren Rängen der Hierarchie der Eigentlichkeit indessen wird auch mit Negativitäten aufgewartet. Heidegger beschlagnahmt sogar den drunten verpönten Destruktionsbegriff und die Schwärze von Angst, Sorge und Tod, und Jaspers affischiert gelegentlich das Gegenteil von Geborgenheit. Heute ist Philosophie dem bewusst Ungeborgenen die einzige Möglichkeit. Aber es springt dann doch das Positive heraus. Mit Gefährdung, Wagnis, sich aufs Spiel setzen und dem gesamten zuständigen Vokabular ist es nicht so weit her. Schon eine von den Ureigentlichen sprach seinerzeit davon, dass im Innersten der dostojewskischen Hölle das Licht der Erlösung wieder leuchte und musste sich sagen lassen, dann gliche die Hölle einem kurzen Eisenbahntunnel. Höhere Eigentliche sagen es ungern, so ungefähr wie der Herr Pfarrer auch. Lieber ernten sie auf verbrannter Erde. Treulich exploitieren sie mit umgekehrter Intention ein in der Sozialpsychologie beobachtetes, dass negative Urteile, gleichgültig welchen Inhalts, die bessere Chance haben, bejaht zu werden als positiv. Stirnrunzelndes Denken wird zur Farce, zum penetranten Begging the Question. Darum verteidigen die Klügsten den Zirkelschluss. Die Frage, ein Lieblingsrequisit des Jargons, muss immerzu ihren Radikalismus herausschmettern, weil sie am Typus einer Antwort sich ausrichtet, der die Möglichkeit alles dessen tilgt, was die Frage zu radikalisieren vermöchte. Paradigmatisch für den Jargon eine Stelle von Jaspers. Ich zitiere. Existenzphilosophie würde sogleich verloren sein, wenn sie wieder zu wissen glaubt, was der Mensch ist. Sie würde wieder Grundrisse geben, um das menschliche und tierische Leben in seinen Typen zu erforschen, wie der Anthropologie, Psychologie, Soziologie werden. Ihr Sinn ist nur möglich, wenn sie in ihrer Gegenständlichkeit bodenlos bleibt. Sie erweckt, was sie nicht weiß, sie erhält und bewegt, aber sie fixiert nicht. Für den Menschen, der auf dem Wege ist, ist sie der Ausdruck, durch den er sich selbst in seine Richtung hält, das Mittel, ihm seine hohen Augenblicke zu bewahren, zur Verwirklichung durch sein Leben. Existenzerhellung führt, weil sie gegenstandslos bleibt, zu keinem Ergebnis. Die grandiose Frage, alles oder nicht, die jede wie immer auch geartete inhaltliche Antwort als Vergegenständlichung verwerfen könnte, ist Papieren, geeignet allenfalls zur Hetze gegen die Uneigentlichen, die dem berühmten Göschenbändchen von Jaspers nicht fremd war, sonst nur gut dazu, vor lauter Ernst nirgends sich festzulegen, sich vorsichtig verfügbar zu halten. Das alte protestantische Motiv des absurden, an die Entscheidung des Subjekts festgemachten Glaubens, wie es von Lessing bis Kierkegaard tradiert ist, als Pathos der Existenz, wieder das subjektfremde, geronnene Resultat, verbündet sich strategisch mit der Kritik an der positiven Wissenschaft, in der nach Kierkegaards These das Subjekt ausgegangen sei. Indem die radikale Frage sich selbst auf Kosten jeglicher Antwort zum Substantiellen wird, ist sie vor Unannehmlichkeiten gefeit. Im Jargon macht es einen Unterschied von Versiertheit, aber keinen wesentlichen aus, ob man geborgen oder erst einmal ungeborgen auftritt. Auch den Ungeborgenen kann nichts passieren, sobald sie in den Chor einstimmen. Das gestattet Passagen wie die aus Heinz Schwitzkes drei Grundthesen zum Fernsehen. Ganz anders bei der Predigt. Hier bekannte sich ein geistlicher Sprecher mehr als 10 Minuten lang in einer einzigen, dabei niemals wechselnden Großeinstellung aus sich selbst heraus in existenzieller Weise und infolge der hohen menschlichen Überzeugungskraft, die er ausstrahlte, wurde sein durch seine bildliche Gegenwart bezeugtes Wort nicht nur vollständig glaubwürdig, sondern man vergaß darüber sogar die vermittelnde Apparatur ganz und gar, und es bildete sich vor dem Fernsehschirm zwischen den zufälligen Zuschauern, ähnlich wie im Gotteshaus, eine Art Gemeinde, die sich unmittelbar dem Sprecher gegenüberstellte und durch ihn an den Gegenstand seiner Predigt, das Wort Gottes, gebunden fühlte. Es gibt für diesen überraschenden Vorgang gar keine andere Deutung als die, dass es eben vor allem auf den sprechenden Menschen ankommt, auf den Menschen, der mutig und bedeutend genug ist, sich selbst mit seiner ganzen Substanz und Existenz in die Bresche zu stellen und allein der Sache, die er bezeugt, und den Zuhörern, mit denen er sich verbunden weiß, zu dienen. Soweit Schwitzke. Das ist ein funkisches Commercial der Eigentlichkeit. Das Wort des Pfarrers, als wäre seines und das Gottes eines, wird keineswegs von seiner bildlichen Gegenwart bezeugt, sondern allenfalls die Vertrauenswürdigkeit des Redners, der Glaubwürdigkeit seiner Rede auf Kredit zugeschlagen. Vergisst man über seinem Auftritt die vermittelnde Apparatur, so bekennt sich der Jargon der Eigentlichkeit, der darüber sich freut, zum Als ob. Durch Inszenierung wird das Jetzt und Hier einer Kulthandlung, das durch ihre Allgegenwart im Fernsehen aufgehoben ist, vorgetäuscht. Unter der existenziellen Weise aber, in der der Pfarrer in niemals wechselnder Großeinstellung sich aus sich selbst heraus bekenne, ist nichts zu denken als die Selbstverständlichkeit, dass der Pfarrer, dem gar nichts anderes übrig bleibt, als empirische Person auf den Schirm projiziert wurde und vielleicht auf manche sympathisch wirkte, obwohl die Behauptung, er habe eine Gemeinde gebildet, der Prüfung sich entzieht. Aus der Wagnissphäre ist die Wendung importiert, er hätte sich selbst mit seiner ganzen Substanz und Existenz in die Bresche zu stellen gehabt. Jedoch der Prediger, der im Fernsehen aufsagt, wofür ihm die Kirche zu eng wurde, riskiert nicht das Mindeste, weder Widerspruch von außen noch innere Nöte. Müsste er selbst zwischen Scheinwerfern und Mikrofonen Augenblicke der Anfechtung durchleiden, so hielte der Jargon zusätzliches Lob für seine Existenzialität bereit. Der Missbrauch des Negativen wird in parodistischer Verkehrung der Hegelschen Dialektik an die Positivität übertragen. Positive Negativität wird zum Herzenswärmer. Nach dem Kodex des Jargons gestehen die negativen Worte ihre geheime Positivität. Das metaphysische Bedürfnis, welches die Schreckworte zumal vom Nichts inspirieren soll, stifte, so macht der Jargon glauben, Kraft seiner Wesentlichkeit bereits, was es sich wünscht. Die schwarzen Worte so gut wie die weißgewaschenen der Geborgenen sind numinos, so dicht am Positiven wie von je die treuende Posaune. Der Jargon nützt den Doppelsinn des Wortes Metaphysik, je nachdem, ob er gerade das Nichts oder das Sein bevorzugt. Es bezeichnet ebenso die Befassung mit metaphysischen Themen, auch wenn der metaphysische Gehalt bestritten wird, wie die positive Lehre von der Überwelt nach platonischem Muster. In solcher Praxis ist das metaphysische Bedürfnis jener Stand des Geistes, der früh in der Abhandlung des Novalis über die Christenheit und Europa sich dokumentierte und der beim jungen Lukacs transzendentale Obdachlosigkeit hieß, zum allgemeinen Bildungsgut neutralisiert worden. Die theologische Befreiung des Numinosen vom verknöcherten Dogma war seit Kierkegaard auch ein Stück von dessen innerweltlicher Mediatisierung. die in ihrer Reinheit, unersättliche Entmythologisierung des Göttlichen, die in der Gebärde erschütterten Fragens nachzuzittern beliebt, kettet es in mystischer Häresie an den, der dazu sich verhält. Weil der Gehalt nur in der Beziehung sein soll, deren anderer Pol als das absolut Verschiedene jeder Bestimmung sich entzieht und ihr den Makel von Vergegenständlichung anheftet, wird die überspannte Transzendenz erst recht vermenschlicht. Vollendete Entmythologisierung bringt sie ganz auf die Abstraktion, den Begriff und subjektiviert sie ohne Halten. Wider den Willen des Obskurantismus triumphiert in ihm die Aufklärung, die er verklagt. Dennoch beschwört die sich selbst verhüllte, setzende Gewalt des Subjekts in aller dialektischen Theologie den Mythos wieder herauf. Ihr Gehalt ist blind. In solcher Aporie feiert man verlegen die Bindungen, anstatt in die Spekulation sich zu stürzen, die doch den radikalen Fragen die Bindungen allein rechtfertigen könnte. Ihr Verhältnis zur Spekulation ist ambivalent. Am liebsten möchte man sie den Gurus, den großen alten Männern, reservieren. Die anderen beichten noch die Bodenlosigkeit, um den angebotenen Rettungen Relief zu verleihen, die in äußerster, wenngleich imaginärer Gefahr sich ereignen sollen, schlagen aber auf bodenloses Denken, sobald es sich weigert, durch seinen Habitus die Bindungen a priori zu sanktionieren, die den Risiken der Eigentlichkeit so unvermeidlich sind wie dem Film das Happy End. Bleibt es aus, so hat bei den Existenziellen selbst der Existenzialismus nichts zu lachen. Ich zitiere aus Bollo. Erst vor diesem Hintergrund hebt sich die ganze Größe der existenzialistischen Ethik ab. Sie verwirklicht auf dem Boden des modernen historischen Relativismus noch einmal eine ganz entschiedene sittliche Haltung. Aber damit ist zugleich die Gefahr gegeben, die in der Möglichkeit eines existenziellen Abenteurertums zum Ausdruck kommt. Im Inhaltlichen völlig bedingungslos geworden, ohne die auf der Treue beruhende Beständigkeit, genießt der Abenteurer das Wagnis seines Einsatzes als einen letzten, sublimsten Reiz. Gerade in der Unbedingtheit des jeweils augenblicklichen Einsatzes ist der Existenzialist in besonderem Maße der Versuchung zur Unbeständigkeit und Treulosigkeit ausgeliefert. Das metaphysische Bedürfnis, das der Jargon vorschiebt, hat seinen innerweltlichen Aspekt. Ihn verleugnet der Jargon durch prompte Vergeistigung. Je geflissentlicher der Jargon seinen Alltag zelebriert, gleich wie in Mockerie über das Kierkegaardsche Desiderat der Einheit des Sublimen und Pedestren, desto trüber vermischt er die Kategorien, desto mehr wird ihm das Alltägliche zur grundlosen Versicherung der eigenen Transzendenz und die Transzendenz zur trügenden Nähe des Jetzt und Hier. Nochmals Bollo. Auf diese grundlegende Bedeutung des Wohnens für das gesamte menschliche Dasein zielt dann auch Heideggers Schlussbemerkung, mit der er an die Wohnungsnot als eine der großen Schwierigkeiten unserer Zeit anknüpft. Die eigentliche Not des Wohnens, so sagt er hier, besteht nicht erst im Fehlen von Wohnungen, obgleich auch diese Not wirklich nicht leicht genommen werden soll, aber dahinter verbirgt sich eine andere, tiefere Not, dass der Mensch sein eigenes Wesen verloren hat und darum nicht zur Ruhe kommt. Die eigentliche Not des Wohnens beruht darin, dass die Sterblichen das Wohnen erst lernen müssen. Wohnen lernen aber heißt, die Notwendigkeit dessen begreifen, dass der Mensch im Angesicht des Bedrohenden sich einen bergenden Raum schafft und sich getrosten Mutes in diesem niederlässt. Aber umgekehrt ist die Möglichkeit dieses Niederlassens dann wieder in einer bedrohlichen Weise mit der Beschaffbarkeit einer Wohnung verbunden. Bollnow zu Ende. Schlicht wird der bergende Raum der Geborgenheit aus der Notwendigkeit abgeleitet, dass der Mensch sich einen schafft. Der sprachliche Lapsus, verursacht vom widerstandslosen Geplätscher des Jargons, radiert behend alles aus, wofür der Jargon eingespannt wird. Selbstgefällig schaudert er vor der Unbehaustheit. Das Spiel mit der Wohnungsnot aber ist ernster als die Attitüde existenziellen Ernstes. Die in allen Angehörigen der hochkapitalistischen Länder lauernde, administrativ abgewehrte und darum an den platonischen Sternenhimmel projizierte Furcht vor Arbeitslosigkeit, selbst in Perioden glorreicher Vollbeschäftigung. Weil jeder weiß, dass nach dem Stand der Technik die Arbeit, die er verrichtet, überflüssig wäre, empfindet jeder seinen Erwerb als verkappte Arbeitslosenunterstützung, ein vom gesellschaftlichen Gesamtprodukt der Erhaltung der Produktionsverhältnisse zuliebe willkürlich und auf Widerruf abgezweigtes. Wem keine Lebenskarten ausgestellt werden, der könnte prinzipiell morgen weggeschickt werden. Die Völkerwanderung könnte sich fortsetzen, welche die Diktatoren bis nach Auschwitz hinein schon einmal ankurbelten. Die Angst, die man so emsig von der innerweltlichen, empirischen Furcht abgrenzt, braucht noch lange kein Existenzial zu sein. Primär spricht sie darauf an, dass die in die vergesellschaftete, aber antagonistische Gesellschaft Verschlagenen unablässig von ihr, die sie erhält, sich bedroht fühlen, ohne dass sie die Drohung durchs Ganze an Einzelheiten sich zu konkretisieren vermöchten. In der neuen Geborgenheit aber trumpft patzig der Deklassierte auf, der weiß, was er sich herausnehmen darf. Einerseits hat er nichts zu verlieren. Andererseits konserviert noch die verwaltete Welt die Kompromissstruktur der bürgerlichen Gesellschaft insofern, als sie vorm Äußersten der Abschaffung ihrer Mitglieder aus eigenem Interesse zurückschreckt und in den Großplänen der Wirtschaft einstweilen über Palliative verfügt. Auf dem gesellschaftlichen Grunde der Umdeutung vollendeter Negativität ins Positive durch den Jargon ist die erpresserische Zuversicht des verängstigten Bewusstseins zu argwöhnen. Selbst das wohlfeile und automatisierte Leiden unter dem Verlust von Sinn ist nicht einfach das an dem vorgeblich durch die Gesamtbewegung der Aufklärung entstandenen Vakuum, als welches der anspruchsvollere Obskurantismus es diagnostiziert. Vom Tedium Vitae wird schon aus Perioden unangefochtener Staatsreligion berichtet. Den Kirchenvätern war es so geläufig wie denen, die Nietzsches Urteil über den modernen Nihilismus nachplappern und sich einbilden, damit wären sie über Nietzsche und einen Nihilismus gleichermaßen hinaus, dessen nietzschischen Begriff sie auf den Kopf gestellt haben. Sozial reagiert das Gefühl der Sinnlosigkeit auf den weitreichenden Dispens von Arbeit unter fortdauernder gesellschaftlicher Unfreiheit. Die freie Zeit der Subjekte enthält ihnen die Freiheit vor, die sie geheim sich erhoffen, und kettet sie an das immer Gleiche, den Produktionsapparat, auch dort, wo diese sie loslässt. Immerzu müssen sie die offenbare Möglichkeit damit vergleichen und werden umso verwirrter, je weniger die geschlossene Fassade des Bewusstseins, welche dir der Gesellschaft nachgebildet ist, den Vergleich mit möglicher Freiheit durchlässt. Der anthropologische Zustand, den die Eigentlichen als Invariante zu reklamieren pflegen, die sogenannte menschliche Lehre, wäre veränderlich, das Verlangen nach einem Ausfüllenden zu stillen, sobald nicht länger versagt würde. Nicht freilich durch Injektion eines geistigen Sinnes oder seine Substitution durchs bloße Wort. Die gesellschaftliche Verfassung dressiert die Menschen wesentlich zur Reproduktion ihrer selbst, und die Nötigung dazu verlängert sich in ihrer Psychologie, sobald sie auswendig verblasst. Vermöge der zur Totalität aufgeschwemmten Selbsterhaltung wird, was man ohnehin ist, sich noch einmal zum Zweck. Lockerte sich die Klammer solchen tautologischen Lebens, so zerginge damit vielleicht auch die eifernd versicherte Nichtigkeit des Subjekts, der Schatten des Standes, in dem jeder buchstäblich sich selbst der Nächste ist. In der Versicherung von Sinn um jeden Preis, die sich nicht schert um Hegels Erkenntnis der Unrestaurierbarkeit des einmal vom reflektierenden Bewusstsein Verzehrten, wird der alte antisophistische Affekt in der sogenannten Massengesellschaft disponibel. Die Antisophistik des Jargons steht auf dem Sprung, durch Denken das Denken zu denunzieren, so wie Nietzsche es Kant vorwarf, der schon von Vernünfteln im selben Ton spricht wie dann Hegel obrigkeitlich von Resonieren. Die in Deutschland seit mehr als einem Menschenalter kurrente Gestalt jenes Affekts ist der Vorwurf der Bodenlosigkeit. Seine Demagogie profitiert vom ehrwürdigen Doppelsinn der Antisophistik. So falsch ein Bewusstsein ist, das äußerlich nach dem Hegelschen Wort ohne in der Sache zu sein, über diese sich stellt und sie erledigt, so schmählich ein solches sophistisches Bewusstsein die Idee von Wahrheit verhöhnt, auf die es pocht, so ideologisch wird doch Kritik daran, in dem Augenblick, in dem sie sich in die Brust wirft und das Gebot tönt, Denken müsse einen Boden haben. Was die Hegelsche Dialektik an jeglicher Philosophie des Spruchs widerlegte, ohne doch als absoluter Idealismus den Terror des Anfangs selber abzuschütteln. Das Dogma, dass der Gedanke seine Legitimation habe in einem absolut ersten, zweifelsfreien, das wird im Jargon der Eigentlichkeit desto terroristischer, je mehr er sich darüber ausschweigt, als wäre es selbstverständlich. Den Rückfall der auferstandenen Metaphysik hinter die Dialektik illuminiert der Jargon als Weg zu den Müttern. Antisophistik im Endstadium aufbereiteter Mythologie ist verhärtetes Ursprungsdenken. Es erlässt ein Denkverbot, anstatt denkend sich selbst zu reflektieren, noch sein eigenes Unrecht zu denken. Mit der Sophistik, die sie verketzern, anstatt ihr gewachsen sich zu zeigen, kommunizieren die Eigentlichen in ihrer Lieblingsthese, dass es allein auf den Menschen ankomme, dem salbungsvoll umgewandelten Homo Mensura-Satz. Gesellschaftliches Modell ihres erkorenen Butzemanns aber ist, wie in der Vorzeit, die städtische Freizügigkeit, welche einst dem Denken zur Emanzipation verhalf. Nur bedroht in der durchrationalisierten bürgerlichen Gesellschaft die Mobilität von Person und Geist weniger mehr autochthone Gruppen, die es in den fortgeschrittensten Ländern ohnehin kaum mehr gibt, als dass sie die fortdauernde Irrationalität des Gesamtsystems verklagt. Darum muss der Jargon vergängliche gesellschaftliche Formen supponieren, muss als substanziell verteidigen, was nicht mehr ist. Heiles Leben als Gegensatz zu dem Beschädigten, von dessen sozialisiertem Bewusstsein, dem Malaise, der Jargon sich nährt, wird durch seine Sprachgestalt, fern aller gesellschaftlichen Besinnung, agrarischen Verhältnissen oder wenigstens der einfachen Warenwirtschaft gleichgesetzt, dem Phantasma eines ungeteilten, schützend geschlossenen, in festem Rhythmus und ungebrochener Kontinuität verlaufenden. Die Konzeption ist der Abhub von Romantik und wird doch umstandslos auf den gegenwärtigen Zustand angewandt, dem sie widerspricht. Darum werden die Kategorien des Jargons aufgezäumt, als wären sie nicht aus entsprungenen und vergänglichen gesellschaftlichen Zuständen abstrahiert, sondern kämen dem Menschenwesen selber zu als dessen unveräußerliche Möglichkeit. Der Mensch ist die Ideologie der Entmenschlichung. Aus jenen Kategorien, die an einigermaßen naturwüchsige gesellschaftliche Verhältnisse mahnen, wo die Institutionen des Tauschs noch nicht über die Beziehungen der Menschen alle Macht haben sollen, wird herausgelesen, ihr Substrat, der Mensch, sei selber Natur und in den zeitgenössischen Menschen unmittelbar zu realisieren. Die vergangenen vorarbeitsteiligen Formen der Vergesellschaftung werden erschlichen als selbst Ewige des ewigen Menschen. Ihr Abglanz fällt auf Zustände, welche einmal Opfer fortschreitender Rationalisierung wurden und ihnen gegenüber die menschlicheren dünken. Was eigentliche minderer Grade mit Gusto Menschenbild nennen, siedeln sie um in eine Zone, in der nicht mehr zu fragen ist, worin jene Zustände entsprangen, welches Leiden mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit den jeweils Unterjochten angetan ward, ob nicht der ungeteilte Zustand selbst, dumpf und zwangvoll zugleich, das Unheil ausbrütete, um dessentwillen er seinen Untergang verdiente. Beliebt macht die Rede vom Menschen, sich nicht nur im Geist von Fachwerk und Giebeldach, sondern ebenso durch zeitgemäßere Ehr eines Radikalismus, der die verdeckenden Phänomene abbaue und sich auf das nackte Wesen besinne, das da unter allen kulturellen Verkleidungen stecke. Weil es jedoch um den Menschen gehe und nicht die von Menschen gemachten und gegen sie verhärteten Zustände, wird von deren Kritik entbunden, als wäre sie allzu seicht. Das Motiv der kantischen Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, das nur durch den Antagonismus hindurch aus seinem eigenen Zwang und nicht aus der reinen Idee ein menschenwürdiger Zustand sich herstellen lasse, ist gründlich verdrängt. Der Ausdruck des Wortes Mensch selber hat geschichtlich sich verändert. Noch in der expressionistischen Literatur aus der Ära des Ersten Krieges konkretisierte er sich durch den Protest gegen die flagrante Unmenschlichkeit, die mit der Materialschlacht das Menschenmaterial erfand. Die altehrwürdige Verdinglichung der bürgerlichen Gesellschaft, die in den großen Zeiten zu sich selber kommt und Menscheneinsatz wird, ist dann greifbar nahe und damit polemisch auch ihr eigener Gegenbegriff. Der Satz, der Mensch ist gut, mochte falsch sein, aber bedurfte wenigstens keiner metaphysisch-anthropologischen Soße. Immerhin hatte schon das expressionistische »O Mensch«, das dem opponieren wollte, was bloß Thesei, bloß von Menschen gemachte Satzung ist, die Neigung, es zu ignorieren und damit die Möglichkeit, mit dem sich zu beflecken, wogegen man opponierte. An den Schriften Franz Werfels wäre das darzutun. Das Menschenbild des Jargons indessen ist der Ausverkauf jenes »O Mensch« und die negative Wahrheit darüber. Zur Charakteristik des Funktionswechsels von Mensch genügen zwei Titel, die sich ähneln. Um die Zeit der deutschen Novemberrevolution erschien ein Buch des Pazifisten Ludwig Rubiner, »Der Mensch in der Mitte«. In den 50er Jahren eines, das ungefähr hieß, der Mensch im Mittelpunkt des Betriebs. Dank seiner Abstraktheit lässt sich der Begriff als Schmieröl in die gleiche Maschinerie spritzen, die er einmal anprangerte, und noch die unterdessen verdampfte Intention wird Bestandstück der Ideologie, die beteuert, der Betrieb, dessen Anhängsel die Menschen sind, sei um ihretwillen da. Gemeint ist, die Organisation der Arbeit habe der Arbeiter sich anzunehmen, damit ihre Produktivität steigt. Kaum jedoch wäre die Phrase vom Menschen, den sie zu pflegen ermuntert, so bestechend, wenn sie nicht an ein triftiges sich anlehnen könnte. Die Ahnung, es seien am Ende selbst die übermächtigen Verhältnisse von Menschen gemacht und von ihnen abzuschaffen. Ihre Unwiderstehlichkeit hat, wie die mythische, auch etwas Fetischistisches und Scheinhaftes. So scheinhaft aber das an sich sein der Institution, die Zurückspiegelung versteinerter menschlicher Verhältnisse, so real ist die Macht dieses Scheins über die Menschen und darum die Berufung aufs unveräußerliche und längst veräußerte Menschenwesen ihrerseits so fetischistisch wie nur je die Institutionen. Nicht der Mensch schuf sie, sondern bestimmte Menschen in bestimmter Konstellation mit der Natur und miteinander. Sie nötigte ihnen die Institutionen ebenso auf, wie sie sie bewusstlos errichteten. All das ist im Vormärz schneidend formuliert worden, zumal in der marxischen Polemik gegen Feuerbachs Anthropologie und gegen die Junghegelianer. In der Zone des Jargons wird das geflissentlich vergessen. Womöglich ist man auf den Mangel an Bewusstsein historischer Kontinuität stolz, als wäre er selber schon menschliche Unmittelbarkeit. Die Vox Angelica, mit welcher der Jargon der Eigentlichkeit das Wort Mensch registriert, entnimmt er der ungenannten theologischen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit. Daher die wirkende Kraft des Jargonwortes Mensch. Aber sie ist säkular zugleich. Sein spezifisches Cachet weist zurück auf ein Sprachphänomen aus dem Jugendstil, das der Jargon massenkonsumfähig macht. Das geistesgeschichtliche Bindeglied zwischen ihm und dem Jugendstil ist wohl die Jugendbewegung. Prototypisch der hauptmannsche Titel »Einsame Menschen«. In einem Roman der Reventlow wird ein Professor der Münchner Kostümfest-Bohème um 1910 verspottet, der über jeden Bekannten, dem er das Schwabinger Visum erteilt, ein wundervoller Mensch sagt. Verwandt ist der Gestus von Schauspielern aus der früheren Reinhardt-Ära, welche die Hand aufs Herz legten und dazu die Augen weit aufrissen. Ist einmal das Urbild demoliert, so wird die Transzendenz, die in den großen Religionen vom Abbild durch mächtige Tabus geschieden war, du sollst dir kein Bild machen, dem Abbild als Qualitas Occulta gutgeschrieben. Es wird als wundervoll ausgegeben, weil kein Wunder mehr ist. Das ist das Mysterium aller Konkretion der Eigentlichkeit. Das Seiende wird als seine eigene Imago aufgerichtet. Während nichts mehr ist, wovor der wundervolle Mensch sich zu neigen hat, der wundervoll sei, indem er nichts als Mensch ist, gebärdet doch der Jargon sich so, wie einmal der Mensch vor der Gottheit sich verhalten sollte. Gezielt wird auf unbefragte, unbezogene Demut. Diese sei menschliche Tugend an sich. Von je schickte sie sich zur Hybris des sich selbst setzenden Subjekts. Die Verborgenheit dessen, dem die Demut gilt, tendiert von sich aus bereits dazu, sie zu hypostasieren und zu verdinglichen. Längst war das im Begriff der Ehrfurcht angelegt, sogar im Goetheschen. Jaspers feiert sie ausdrücklich, unabhängig vom Venerabile, verdammt ihre Absenz und findet leicht den Übergang zur Heldenverehrung. Ich zitiere Jaspers. Die Kraft der Ehrfurcht hält im Blick auf geschichtliche Gestalten menschlicher Größe das Maß fest dessen, was der Mensch ist und vermag. Sie lässt nicht zu, dass zerschlagen werde, was sie sah. Sie ist dem treu, was in ihrem Selbstwerden als Überlieferung wirksam war. Sie ergreift, woraus ihr Sein erwuchs, in den besonderen Menschen, in deren Schatten sie zum Bewusstsein kam. Sie bewahrt noch als Pietät, welche nie aufgibt. Dir bleibt als absoluter Anspruch durch Erinnerung gegenwärtig, was in der Welt keine Wirklichkeit mehr hat. Bis dahin Jaspers. Das Wort Mensch indessen vertraut im Jargon, trotz des Kultus geschichtlicher Gestalten und der Größe an sich, nicht mehr auf Menschenwürde wie der Idealismus. Der Mensch soll, wie es dann bei den einschlägigen Philosophen thematisch wird, zur Substanz seiner Ohnmacht und Nichtigkeit haben, der er in der gegenwärtigen Gesellschaft tatsächlich mehr sich annähert. Solcher geschichtlicher Stand wird aufs reine Menschenwesen projiziert und dadurch verklärt und verewigt in eins. Umgekehrt raubt der Jargon dem Begriff des Menschen, der erhaben vermöge seiner Nichtigkeit sei, die Züge, die in aller Aufklärung und auch im deutschen Idealismus Kritik an den Zuständen beinhalteten, in denen der Seele ihr göttlich Recht nicht ward. Der Jargon hält Kompanie mit einem Begriff des Menschen, aus dem jegliche Erinnerung ans Naturrecht getilgt ist, so sehr auch der Mensch als Invariante selber zur Naturkategorie wird. Theologie hielt der im falschen und unerfüllten Leben unerträglichen Vergänglichkeit des Menschen die Hoffnung aufs Ewige entgegen. Sie verschwindet in der Feier von Vergänglichkeit als Absolutem. Die Gestik des Jargons gebietet, Leid, Übel und Tod, wie es darin heißt, anzunehmen, nicht zu ändern. Dem Publikum wird das äquilibristische Kunststück eingeübt, Nichtigkeit als Sein sich zuzueignen, real vermeidbare oder wenigstens korrigible Not als menschlichstes des Menschenbildes zu ehren, um ihrer eingeborenen Unzulänglichkeit willen Autorität als solche zu achten. Wiewohl sie nicht länger als Gott gewollt sich zu deklarieren wagt, behält sie alle Insignien, die sie einmal vom Vater Gott herleitete. Weil sie aber keine Legitimation mehr hat, als dass sie ist, blind und undurchsichtig, wird sie radikal böse. Das ist die Affinität der allmenschlichen Sprachgebärde zum totalen Staat. Mit diesem teilt sie die Nivellierung der Subjekte gegenüber der absoluten Gewalt. Bescheinigte einmal Hjalmar Schacht dem Dritten Reich, das ja mit so erklecklichen Majoritäten aufwarten konnte, dass man die Wahlziffern kaum erst zu fälschen brauchte, es sei die wahre Demokratie, so geht die einstweilen unschuldigere Weltanschauung des Jargons damit einig. Menschsein wird zur allgemeinsten und leersten Gestalt des Privilegs, strikt angemessen einem Bewusstsein, das kein Privileg mehr duldet und doch gänzlich in dessen Bann steht. Ideologie aber ist solche Allmenschlichkeit, die blutige Fratze der Gleichheit dessen, was Menschenantlitz trägt, deshalb, weil sie die ungemilderten Unterschiede gesellschaftlicher Macht, die von Hunger und Überfluss, von Geist und fügsamem Schwachsinn an den Menschen unterschlägt. Mit keuscher Rührung lässt sich an den Menschen im Menschen appellieren, ohne dass es den, der so redet, etwas kostete. Wer aber dem Appell sich widersetzt, überantwortet sich den Verwaltern des Jargons als Unmensch. Er und nicht die Macht sei der Hochmütige, welcher die Menschenwürde in den Schmutz zerrt.